Und nachdem wir gerettet, erfuhren wir, dass die Insel Malta hieße. Und die Barbaren bewiesen uns eine ungewöhnliche Menschenfreundlichkeit, denn sie zündeten ein Feuer an und nahmen uns alle daran wegen des fallenden Regens und der Kälte. Da aber Paulus einen Haufen dürres Holz zusammenfasste und auf das Feuer legte, kam infolge der Wärme eine Natter hervor und fasste ihn bei der Hand. Wie aber die Barbaren das Tier an seiner Hand hängen sahen, sagten sie zueinander, das ist sicher ein Mörder, den jetzt nach der Rettung aus dem Meer die Vergeltung doch nicht leben lässt. Da schüttelte er das Tier in das Feuer, und es widerfuhr ihm kein Übel. Sie aber erwarteten, dass er den Brand bekomme oder plötzlich tot umfalle. Da sie aber lange warteten und nichts Auffallendes an ihm vorgehen sahen, fielen sie auf andere Gedanken und sagten, er sei ein Gott. In jener Gegend aber hatte der Vornehmste der Insel mit Namen Publius Ländereien, der nahm uns auf und bewirtete uns gütig 3 Tage. Es geschah aber, dass der Vater des Publius an Fieber und Dysenterie danieder lag, zudem ging Paulus hinein, betete, legte ihm die Hände auf und heilte ihn. Als aber dies geschehen, kamen auch die anderen Kranken von der Insel herbei und ließen sich heilen. Sie erwiesen uns dann hohe Ehre, und da wir absegelten, sorgten sie noch für unseren Bedarf. Nach 3 Monaten aber fuhren wir in einem alexandrinischen Schiffe ab, das an der Insel überwintert hatte und das Zeichen der Dioskuren führte. Wir landeten dann in Syrakus und verweilten da 3 Tage, von da fuhren wir weiter nach Rhegium und, da einen Tag nachher Südwind einfiel, kamen wir am 2. Tage nach Puteoli. Dort fanden wir Brüder und wurden eingeladen, 8 Tage bei ihnen zu bleiben, und dann gingen wir nach Rom. Und von da kamen die Brüder, die von uns gehört, uns entgegen bis Appii Forum und Tres Tabernae, wie Paulus sie sah, dankte er Gott und fasste Vertrauen. Als wir aber in Rom eingezogen waren, übergab der Hauptmann den Gefangenen dem Stratopedarchen, Paulus aber erhielt Erlaubnis, für sich zu wohnen, mit dem Soldaten, der ihn bewachte. Es geschah aber 3 Tage darauf, dass er die Häupter der Judenschaft zusammenrufen ließ, und da sie sich versammelt hatten, sagte er zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ich habe nichts wider das Volk und die angestammten Sitten getan, und bin doch von Jerusalem her als Gefangener in die Hand der Römer ausgeliefert worden. Diese haben mich verhört und wollten mich freilassen, weil kein Todesverbrechen bei mir vorliege. Da aber die Juden widersprachen, ward ich genötigt, mich auf den Kaiser zu berufen, nicht als ob ich gegen mein Volk eine Klage hätte. Aus dieser Ursache nun bat ich, euch sehen und zu euch sprechen zu dürfen. Denn um der Hoffnung Israels willen liege ich in dieser Kette. Sie aber sagten zu ihm, wir haben weder Briefe deinetwegen aus Judäa erhalten, noch ist einer von den Brüdern gekommen, der uns von dir etwas Schlimmes berichtet oder erzählt hätte. Wir begehren aber von dir zu erfahren, was du meinst, denn von dieser Sekte ist uns bekannt, dass ihr allerorten widersprochen wird. Sie bestimmten ihm aber einen Tag und kamen ihrer mehrere zu ihm in die Herberge, ihnen erklärte und bezeugte er das Reich Gottes und suchte sie zu überzeugen für Jesus von dem mosaischen Gesetze und den Propheten aus, von frühmorgens bis abends. Und die einen ließen sich überzeugen durch seine Reden, die anderen blieben ungläubig. Da sie aber untereinander nicht übereinstimmten, machten sie sich fort, wobei Paulus nur das eine Wort sagte, treffend hat der Heilige Geist geredet durch den Propheten Jesajas zu euren Vätern, gehe hin zu diesem Volke und sage, mit dem Gehör sollt ihr hören und nichts verstehen, und mit dem Gesicht sehen und nichts erblicken. Denn es ward das Herz dieses Volkes verstockt, und sie sind schwerhörig geworden, und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht sehen mit den Augen, und nicht hörten mit den Ohren, noch verständen mit dem Herzen und umkehrten und ich sie heile. So sei es denn euch kund, dass dieses Heil Gottes den Heiden gesendet ist, die werden hören. Und da er dies gesagt, gingen die Juden weg und hatten großen Wortwechsel miteinander. Er blieb aber ganze 2 Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die ihn besuchten und verkündete das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus ganz offen, ungehindert.